Am 15. März enthüllte und kritisierte der TVRK-Vertreter auf der 34. Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates die schlimme Menschenrechtslage der USA, des Westens und Südkoreas. Er sagte wie folgt: Die USA sind die größte Menschenrechtswüste und der größte Menschenrechtsverletzer in der Welt. Die Völkergemeinschaft und der UNO-Menschenrechtsrat sollen die Menschenrechtsverletzung durch die USA nicht mehr dulden und baldigst einen kollektiven Druck auf die USA ausüben. Auch die EU soll die üble Gewohnheit aufgeben, den anderen Vorwürfe zu machen und vor allem ihre eigene schlimme Menschenrechtslage verbessern. Japan ist ein typischer Menschenrechtsverletzer und Verbrecherstaat, der nicht einmal seine extremen Humanitätsverbrechen in der Vergangenheit gesteht, abgesehen von der Entschuldigung und Entschädigung dafür. Südkorea ist die schlimmste Menschenrechtstundra in der Welt. Im April des Vorjahres entführte die südkoreanische Regierung unter Einsatz der Agenten des Nationalen Nachrichtendienstes am hellen Tage in der chinesischen Provinz Zhejiang mehr als 10 TVRK-Bürgerinnen. Bis heute verweigern die südkoreanischen Behörden die Erkundigung nach ihrem Befinden. Das ist eine typische Gruppenentführung und extreme Menschenrechtsverletzung im 21. Jahrhundert. Die TVRK wird auch in Zukunft die beispiellos bösen Umtriebe der feindseligen Kräfte zur Isolierung und Erdrüsselung der TVRK tapfer durchkreuzen und ihre sozialistische Staatsordnung mit den Volksmassen im Mittelpunkt weiter stabilisieren und entwickeln.